So wie die letzte Strophe lautet auch das Thema heute Abend. Buße und neuer Weg. Das Ziel der Sündenvergebung. Sündenvergebung ist ja nicht alles. Das ist nur eine Etappe zu einem neuen Weg. Wir haben letzte Mal bis Vers 19 aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte gelesen. Ich lese ab Vers 17 noch einmal bis Vers 21 aus der zweiten Predigt des Petrus. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es durch Unwissenheit getan habt, wie auch eure Obersten. Gott aber, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, wie Christus leiden sollte, hat's also erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden, auf das, da komme die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn, wenn er senden wird den, der euch jetzt zuvor gepredigt wird, Jesus Christus, welcher muss den Himmel einnehmen, bis auf die Zeit, daher wiedergebracht werde alles, was Gott geredet hat durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von der Welt an. Ich erinnere noch einmal, dass ja die Auswirkung von Pfingsten durch die Kraft des Heiligen Geistes war, dass auch mitfolgende sichtbare Zeichen bestätigten, was Gott verheißen hat und denen, die an Jesus glaubten, gegeben hat. Es wurde ein Lahmer, der von Geburt an lahm war, gesund. Er wurde einfach durch den Namen Jesu aufgerichtet. Er brauchte keine Reha-Maßnahme. Er stand auf und er sprang sogar. Er lief nicht nur, er sprang und lobte Gott und hielt sich an die Apostel Petrus und Johannes. Er ging mit ihnen auf den Tempelplatz und ging mit ihnen in die Halle Salomos. Und da versammelten sich viele Leute, Juden, denn ein anderer durfte nicht auf den Tempelplatz gehen. Waren alles Israelis. Und dort schauten die Leute auf Johannes und Petrus, was das wohl für Männer sein mögen. Die haben dem Lahmen gesund gemacht. Und dann kam diese Predigt. Nicht wir haben ihn gesund gemacht, sondern Jesus, der auferstanden ist von den Toten. In seinem Namen ist das geschehen, nicht durch unsere Kraft. Schaut bitte nicht auf uns, als ob wir die Starken und Mächtigen wären, sondern Gott ist der Allmächtige, der sein Wort erfüllt in allem, was er gesagt hat. Und dann berichtete Petrus darüber, dass ja die Golgatha irgendwie miterlebt haben, gar nicht wussten, was da geschieht. Ich meine, es gibt ja bis zum heutigen Tag Menschen, die nicht wissen, was auf Golgatha geschehen ist. Und als wir mal im Gartengrab zu Jerusalem waren, liefen auch junge Leute an unserer Gruppe vorbei und unterhielten sich darüber, was denn wohl da auf dem Hügel Golgatha geschehen sein mag. Sie wussten gar nicht, was da los ist. Ja, da soll wohl jemand mal gekreuzigt worden sein. Dann gingen auch andere zu ihnen hin und erklärten ihnen, was wirklich geschehen ist. Und darum sagte Petrus, das habt ihr unwissend getan, auch eure Obersten. Die haben gar nicht gewusst, was sie tun. Sie haben sich zwar gewehrt gegen den Anspruch der Wahrheit im Blick auf ihr eigenes Leben, und das kennen wir von uns. Wenn wir mal die Wahrheit über unser Leben hören, geht erst mal die Klappe runter. das hört man nicht so gern. Die Wahrheit über andere, die höre ich gern. Und wenn es besonders schlechte Dinge sind, die höre ich sehr gern. Weil ich dann nämlich der Bessere bin. Aber die Wahrheit über mich, die höre ich nicht so gern. Da geht erstmal alles runter und ich verteidige mich. Denn es wurde entlarvt durch Jesus Christus, dass die Frommen nicht das sind, was sie eigentlich sein sollten. Dass sie vorgeben, vollkommen zu sein und sind es überhaupt gar nicht. Dagegen wehrten sie sich. Aber sie haben nicht erkannt, dass Jesus der Christus ist. Und nun, als die Juden sich da versammelt haben und auf die Apostel schauten, sagte Petrus ihnen die ganze Wahrheit und forderte sie nun auf, über ihrem Leben Buße zu tun. Sie sollten das Ergebnis von Golgatha empfangen. Das Ergebnis von Golgatha, von dem, was sie zuvor gar nicht wussten, was da geschah. Jetzt wurde es ihnen offenbar gemacht und sie sollten jetzt das annehmen im Glauben. Denn 3000 waren ja, 3000 Namen schon gläubig geworden. Viele wurden schon gläubig und haben gemerkt, es ist eine Kraft Gottes, die lebendig macht, wenn wir an Jesus glauben und an die Vergebung unserer Schuld. Diese Botschaft Gottes, die er ja nach Pfingsten den Aposteln und allen, die gläubig geworden sind, durch den Heiligen Geist offenbarte, euch sollen die Sünden vergeben sein, hat sich nicht nur beendet mit dieser Botschaft. Euch sind die Sünden vergeben, die Sünden sind getilgt. Sondern es geht weiter. Die Botschaft lautete, Gott will mit euch jetzt in Gemeinschaft leben. Das ist das Ziel. Viele bleiben ja bei der Sündenvergebung stehen. Das ist so ähnlich, wenn ich jemand etwas Böses angetan habe und mir fällt das ein, dass es so gewesen ist und ich gehe dann zu ihm hin und sage, entschuldige, es tut mir leid. Und dann sagt der andere, ja, ich nehme die Entschuldigung an, ist vergeben. Da bin ich ja froh. Aber was soll das Resultat daraus sein? Nur, dass ich danken kann darüber, dass mir der andere vergeben hat? Nein, meine Beziehung zu ihm soll jetzt ungetrübt und reiner und intensiver sein, aufgrund der Vergebung. Nicht nur die Vergebung ist wichtig, sondern jetzt die Beziehung, die daraus entstehen soll, mit Gott, ist wichtig. Gott, der Herr, will mit euch in Gemeinschaft leben. Das war diese Botschaft hier. Darum tut Buße. Damit ihr die Erquickung empfangt von Gott, die er euch bereitet hat. Wir lesen das bereits schon in der wunderbaren Aussage Johannes 3, Vers 16 über die Liebe Gottes und die Sendung seiner selbst in seinem Sohn. Da lesen wir diese drei Dinge. Gott hat seinen Sohn gesandt, er gab ihn in diese Welt ans Kreuz. Sühnung der Schuld, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, das heißt also gereinigt werden von der Schuld, frei werden. Und das Dritte, das Ziel, ewiges Leben haben. Es geht also um dieses Ziel, ewiges Leben. Es geht nicht nur um ein besseres Leben hier in der Zeit, danke Herr, dass du mir die Sünden vergeben hast. Mit diesem Danke soll in Verbindung stehen, dass ich jetzt das neue Leben empfange und in Gemeinschaft mit Gott durch seinen Geist lebe. Wenn ich das nicht habe, nützt auch nicht der Zuspruch, dass mir meine Sünden bezahlt sind und vergeben sind. Wenn ich nicht zugleich ein neues Leben habe. Wenn ich nicht das neue Leben, das aufgrund der Sündenvergebung entstanden ist, empfangen habe. Dann bleibe ich einfach nur bei der Aussage stehen, mir sind meine Sünden vergeben. ach, da bin ich ja froh, dass der andere mir meine Sünden nicht nachträgt, wo ich ihm doch so Übles angetan habe. Aber jetzt kann ich mein Leben weiterleben. Und das würde neues Verderben hervorbringen. Darum fragte ja später auch der Apostel Paulus die Gläubigen zu Korinth. Er fragte sie, ob sie das neue Leben in sich empfangen haben. In 2. Korinther 13, Vers 5 steht ja, prüft euch doch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus in euch ist? Es sei denn, ihr seid untüchtig. Die Vergebung der Schuld muss zur Folge haben und soll zur Folge haben, dass Christus in uns wohnen kann. Das ist hier gleich die Predigt auf dem Tempelberg zu den Juden. Jetzt geht es nicht mehr um den äußeren Gottesdienst, den ihr vollführt habt. Ihr wolltet ja Gott nahe kommen. Jetzt geht es um das neue Leben, das alles in sich einschließt, was zu einem seligen Leben für den Menschen dient, jetzt und immer da. Sünde und somit Unvollkommenheit war ja das Hindernis, um Gott zu erkennen. Aus dem sündigen Menschen heraus können wir Gott gar nicht erkennen und können auch nicht die Geschenke Gottes in der Fülle empfangen. Die Barriere war Sünde und Unvollkommenheit. Darum dieser Aufruf, tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden, damit das Ziel erreicht wird. Die Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn. Im alten Bund durch den Opferdienst, sei es in der Stiftshütte oder später im Tempel zu Jerusalem, ging man immer nur ein Teilstück voran. Die Sehnsucht, Gott näher zu kommen, wurde eben durch ein Tieropfer gestärkt. Man konnte einen Schritt weiter gehen. Ach, jetzt bin ich wieder entlastet. Und dann bin ich wieder entlastet. Und wir wissen ja, durch den Yom Kippur, einmal im Jahr wurde das Volk entlastet. Es war immer nur ein kleiner Schritt, aber es war nicht die Erfahrung des bleibenden Neuen. Denn das Neue, was jetzt durch Pfingsten offenbar geworden war, ist etwas Bleibendes. Es kann auch kein Mensch zweimal Pfingsten erleben. Das ist auch ein großer Irrtum. Manche meinen das ja, dass sie Pfingsten gleich zweimal oder dreimal erleben können. Nein, Pfingsten kann man nur einmal erleben. Und wo das Pfingsten einmal erlebt ist, bleibt es auch. Denn das, was dort erlebt wird, ist ein ewiges Erlebnis, ein ewiges Leben. Und das ist nicht immer wieder zu erneuern, sondern es ist einzunehmen. Also im alten Bund ging man Schritte auf diesen Zustand zu, aber man hatte nichts Bleibendes in sich. Dagegen schrieb später der Apostel Paulus genau im Blick auf dieses Geschehen zu Pfingsten. In Römer 8 lesen wir das. Jetzt ist nichts mehr Verdammenswürdiges an uns, an denen, die das Neue erfahren haben, die in Christus Jesus sind. Denn die leben nicht mehr nach dem Fleisch. Das neue Leben ist ja kein Leben nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Das alte Leben, was wir noch so mit uns herumtragen, den äußeren Menschen, das ist oft ein Leben nach dem Fleisch. Die Wünsche nach dem Fleisch. Aber das Neue im Heiligen Geist richtet sich nie nach dem Fleisch. Nie. Denn wenn es das täte, das neue Leben, würde es verunreinigt werden. Es richtet sich immer nur nach dem Geist, nach dem Neuen, nach dem Ewigen. Und das ist diese Botschaft, die Petrus hier auch weitergab. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus durch das Neue, hat mich von dem Gesetz der Sünde des Todes, sprich des Fleisches, frei gemacht. Das neue Leben ist frei von dem alten Leben nach dem Fleisch. Es ist frei. Es richtet sich nur nach dem Ewigen, nach dem Himmlischen. Wir lesen ja auch in Kapitel 8, Vers 16 vom Römerbrief, dass darum dieser Geist Gottes zu uns redet, dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Und Kind Gottes ist was ganz anderes als Kind der Menschen. Kind Gottes ist etwas Fertiges, was nicht mehr zu annullieren ist, was nicht mehr zu verändern ist. Kind Gottes, weil Gott selber dies hergestellt hat. Wir lesen auch in Epheser 1, Vers 13b und 14, dass wir durch diesen Geist des himmlischen Vaters für die Herrlichkeit versiegelt sind. Versiegelt, also eine Versiegelung, da kann nichts mehr rein, was Fremdes rein. Es ist etwas Fertiges, darin bewegt sich nur etwas, aber nicht mehr von außen hinein. Es ist versiegelt, es ist verschlossen. So sind wir auch versiegelt durch den Heiligen Geist. Wer also seine Sünden bekannt hat und die Vergebung der Sünden angenommen hat, das ist nämlich auch noch ein Schritt. Man kann ja seine Sünden bekennen, aber manchmal kommt es in der Seelsorge so zur Sprache, man nimmt nicht ganz die Vergebung in Anspruch. Man hängt sich immer wieder noch an seinen früheren Dingen auf und den Dingen, die einem nicht gelungen sind und sagt, oh, jetzt bin ich aber da ein schlechter Mensch oder da bin ich wieder abgewichen beziehungsweise gar nicht so im Herrn. Wer im Herrn ist, bleibt im Herrn. Auch wenn das äußere Leben etwas anderes manchmal tut. Denn das neue Leben im Herrn kann nicht verändert werden. Darum auch in 2. Korinther 5, Vers 17, mit Recht, sagt der Apostel Paulus dann, ist jemand in Christo, ist er eine neue Kreatur. Allerdings, er muss in Christus sein. Er muss nicht nur von der Vergebung der Sünden sprechen, sondern er muss in Christus sein. Die Erquickung aus der Ewigkeit erfahren im Heiligen Geist. Er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist vergangen. Da muss man die Betonung drauflegen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das neue Leben, das wollte Petrus hier auch so nahe bringen und sagen, hier ist die Vollendung. Die Vollendung ist denen zuteil geworden, die die Vergebung der Schuld angenommen haben und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Alles ist neu geworden. Ich sagte ja einleitend, Petrus sprach ja hier nicht zu der Gemeinde aus den Heiden, die gab es ja da noch gar nicht. Die kam ja erst später hinzu. Er sprach zu den Gläubigen und denen, die gläubig werden wollten, aus den Juden. Israel, dass er in allen Dingen immer den Vorrang hatte, lesen wir auch im Neuen Testament, zuerst den Juden, dann den Heiden und so weiter und so fort, sollte auch zuerst mit der Zeit der Erquickung erreicht werden. Sollte zuerst in diese Zeit der Erquickung geführt werden. Darum der Heilige Geist ist zu Jerusalem ausgegossen worden. Diese Erquickung kam zu dem Volk Israel. In dieser Zeit, wo Gott in ihrer Mitte sich offenbarte und regiert. Erquickung heißt, Gott ist bei uns. Er ist nicht ferne von uns. Er ist bei uns. Er ist in uns. Das heißt Erquickung. Alles andere ist keine Erquickung. Alles andere ist eine Herausforderung, etwas sein zu sollen, was man nicht sein kann. Das ist keine Erquickung. Das fördert nur die Traurigkeit und den Unmut. Erquickung heißt, ich habe jetzt etwas Beständiges. Ich bleibe in dem, was Gott gegeben hat, in dem Guten. Israel sollte auch zugleich verstehen, dass auch eine äußere Erquickungszeit kommt, wo Gott in der Mitte der Erlösten in Israel wohnen will. Die Zeit der Erquickung steht also im Gegensatz zu der Zeit der Knechtschaft und zu der Zeit der Knechtschaft durch Sünde. In Römer 6, Vers 17 lesen wir auch dazu: Gott sei doch gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Ihr wart Knechte. Alle Menschen waren Knechte. Keiner war frei. Alle waren Knechte. Und diese Botschaft zu Pfingsten dort auf dem Tempelberg sagt, jetzt kommst du aus der Knechtschaft heraus in die Freiheit. Und das wird nie vermischt. Das neue freie Leben kann nicht mit dem knechtischen Leben vermischt werden. Es bleibt immer frei. Gott sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, nun aber gehorsam von Herzen dem Vorbild der Lehre, welchem ihr ergeben seid. Denn nun ihr frei geworden seid von der Sünde, frei seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Also einmal Knechtschaft der Sünde, alle Menschen waren darin, jetzt die Freiheit in Christus, das neue Leben. Die Zeit der Erquickung ist also die neue, aktive Zuwendung Gottes zu den Menschen. Denn diese Erquickung kommt von seinem Angesicht. Das ist nicht eine Begegnung des Menschen mit Gott, sondern eine Begegnung Gottes mit dem Menschen. Die Zeit der Erquickung ist eine Begegnung Gottes mit dem Menschen. Und diese Begegnung mit dem Menschen hat er selber vorbereitet in Jesus Christus, damit der Empfang des neuen Lebens möglich wurde. Diese Formulierung, die Petrus hier wählte und den Leuten, denen er nun sagte, was hier geschehen ist, indem er dann sagte, jetzt seid ihr dran, tut Buße, auf dass da komme die Zeit der Erquickung, sagt, lass dir deine Sünden vergeben. Nimm Sündenvergebung an, damit du vom Angesicht Gottes das neue Leben empfangen kannst. Lass dir deine Sünden vergeben. Das ist so sehr wichtig. Wir sagen ja auch zu denen, die sich bekehren wollen, du musst jetzt deine Sünden mal bekennen. Und wenn du welche hast, ganz bestimmt hast du welche, dann lass sie dir doch auch vergeben. Nimm doch die Vergebung an. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Der Mensch ist ja stolz, nicht? Er will sich gar nicht die Sünden so gern vergeben lassen. Er bekennt zwar, dass er ein schwacher Mensch ist, vieles falsch tut, aber legt sich selber ins Zeug, um es besser zu machen. Der Stolz steckt in dem natürlichen Menschen drin. Das ist der Impfstoff des Satans. Er ist nämlich stolz und hochmütig. Und er will keine Veränderung haben. Wenn schon Veränderung, dann macht er sie selber. So will er das, nicht? Und so steckt es auch in den Menschen drin. Und wir müssen sagen, nein, ich nehme die Vergebung an. Denn ich suche die Zeit der Erquickung. Und die Zeit der Erquickung, wenn auch der Überrest Israels erweckt wird und auch das sichtbare Reich erscheint, kommt in jedem Falle, ob die einen nun die Erquickung annehmen oder nicht. Gott geht ja immer weiter. Petrus wollte also deutlich machen, dass Israel und jeder Einzelne die gesuchte Hilfe von Gott, dem Herrn, nur empfängt, wenn sie im Glauben an das vollbrachte Werk des Herrn am Kreuz auf Golgatha in der Vergebung der Sünden stattgibt. Wenn alle das nur annehmen, sonst kommt diese Erquickung nicht. Eine Wiederherstellung des Anfangslebens vor dem Sündenfall Adams soll den Frieden, die Liebe und das Leben in Verbindung mit dem Schöpfer aller Dinge herstellen, wiedergeben, wiederbringen. Ja, deswegen, damit das wiedergebracht wird, was geredet worden ist. Und das gilt ja auch für jeden in unserer Zeit. Wo Vergebung ist, da ist Friede. Wenn jemand Vergebung seiner Schuld angenommen hat, hat er Frieden. Man kann das auch bei einigen sehen, die keinen Frieden haben, die haben die Vergebung ihrer Schuld nicht angenommen. Sie haben davon gehört, sie haben vielleicht das bejaht, aber im Herzen haben sie es nicht angenommen. Denn sobald jemand die Vergebung der Schuld annimmt, kommt so eine große Dankbarkeit und ein Friede auf, so wie es im Epheserbrief steht, Jesus ist unser Friede, dass er gar nicht mehr davon lassen kann. Dass er gar nicht mehr davon lassen kann. Jesus kommt wieder. Gleich nach Pfingsten sollte bereits diese Botschaft weitergegeben werden und deutlich werden, dass wohl Gott in Christus in Niedrigkeit erschienen ist, um die Voraussetzung für das neue Leben zu schaffen, durch sein Leiden, Sterben und Überwinden des Todes, aber dass das nur der Anfang seiner Herrschaft war. Nur der Anfang seiner Herrschaft als König. Denn er kam zuerst, um die innere Reinigung der Herzen vorzunehmen und kommt wieder, um die äußere Reinigung vorzunehmen. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 11, denn Petrus hat gesagt, alles, was durch die Propheten von Anfang an gesagt worden ist, das hat Bruder Lied sehr wunderbar ausgeführt am Wochenende und hat darauf auch hingewiesen. In Jesaja 11 lesen wir ab Vers 9 über das Königreich David durch Christus. Man wird nirgend mehr, wenn er wiederkommt, Schaden tun noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berg. Das ist zu Jerusalem. Denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais, die da steht zum Panier den Völkern, nach der werden auch die Heiden fragen und seine Ruhe wird Ehre sein. Und der Herr wird zu der Zeit zum anderen Mal seine Hand ausstrecken, dass er das Übrige seines Volks erwerbe, so übrig geblieben ist von Assur, Ägypten, Patros, Morenland, Elam, Sinea, Hamat und von den Inseln des Meeres und wird ein Panier unter den Heiden aufwerfen und zusammenbringen die Verjagten Israels und die Zerstreuten aus Juda zuhauf führen von den vier Enden des Erdkreises. Deswegen sagt Petrus hier auch, wenn er dann kommen wird. Also hier sprach er ja zu den Juden, die innere Erquickung durch die Gabe des Heiligen Geistes und die äußere Erquickung in der Wiederherstellung des Erstgeborenen, den Gott sich erwählt hat unter den Völkern. Israel suchte genau umgekehrt. Diese Erlösung, erst den König, dann die innere Zurechtbringung. So hat es auch die Samariterin gesagt am Jakobsbrunnen, als Jesus ihr doch mitteilte, wie ihr Leben aussah und dass es doch Veränderung braucht und dass sie unbedingt das Wasser des Lebens braucht. Und dann steht in Johannes 4, Vers 25, ja, das wird uns alles erklärt werden, wenn der Messias kommt. Dann wird es besser. Aber Jesus wollte sagen, erst muss es in deinem Herzen besser werden. Das andere kommt dann noch. Das heißt also, man wollte die sichtbare äußere Veränderung erst haben, um die innere Veränderung zu erlangen. Ähnlich ging es den Emmaus-Jüngern in Lukas 24. Sie sagten, wir dachten, er würde Israel erstmal erlösen, also äußerlich uns befreien von den Römern. Das da, und dann kommen wir erst zum Frieden. Aber es geht umgekehrt. Der König kommt, um erstmal den inneren Frieden zu bringen. Und dann auch den äußeren. Petrus sagte, dass dieser Jesus, der ihnen jetzt verkündigt wird, der die Vergebung aller Sünden anbietet, immer weiter geht als dies. Weiter geht als das. Indem er nämlich wiederkommt und die Verheißung, die durch die Propheten gegeben worden sind, gänzlich erfüllen wird. In der Sichtbarwerdung des Friedensreiches. Für die Urgemeinde, also für die erste Gemeinde nach Pfingsten, wurde durch den Heiligen Geist deutlich, dass mit der Sündenvergebung das Ziel noch nicht erreicht ist, sondern das aktive Leben mit Gott eingenommen werden muss. Wenn jemand also sich bekehrt und wird wiedergeboren, dann hat er noch nicht das, was er haben soll. Sondern das neue Leben soll jetzt schrittweise erkannt und eingenommen werden. Deswegen ein Christ ist ja nie in der Einnahme des neuen Lebens fertig. Es ist nur ein Anfang, die Wiedergeburt. Ein Anfang. Und das war durch den Heiligen Geist auch den Gläubigen gegenwärtig. Und sie wussten, jetzt haben wir einen neuen Weg, auf dem wir vorwärts gehen, Schritt für Schritt. Wir leben also als Kinder Gottes in dem Bewusstsein, dass wir noch mehr empfangen sollen aus dem Reich Gottes jetzt schon, als wir bekommen haben. Wir sollen Gott mehr kennenlernen. Je länger wir gläubig sind, desto mehr sollen wir Gott kennenlernen. Das heißt, wenn einer 90 geworden ist und war 60 Jahre im Glauben, dann soll er 60 Jahre lang Gott besser kennengelernt haben als am ersten Tag. Er soll nicht so sein wie am ersten Tag, sondern er soll ein Zeugnis haben von der Herrlichkeit und dem unsichtbaren Reich Gottes, was andere vielleicht am Anfang noch gar nicht haben. Und soll dadurch eine Leuchte sein für die Mitbrüder und Schwestern. Und dieses Leben soll sich nicht nur in Worten ergehen, sondern in der Tat. Darum steht auch in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das ist der Wille Gottes. Und das wird den Gläubigen gesagt. Eure Heiligung. Manche denken ja, Heiligung, naja, damit ich einfach nur besser Gott gefalle auf dieser Erde. Nein, damit Gott uns mehr offenbaren kann von dem neuen Leben. Deswegen die Heiligung. Dass, wenn das alte Leben abfällt, je mehr es abfällt, desto mehr kann ich sehen und hören und empfangen von dem, was Gott in dem neuen Leben bereitet hat. Und diese Sehnsucht, das zu erlangen, soll immer größer werden. Noch einmal im Epheserbrief, wir haben ja da schon eben gerade was draus zitiert, da heißt es im Kapitel 4, Vers 13, vorher wird geschrieben, welche Gaben Gott gegeben hat, damit eben die Gläubigen weiter vorangeführt werden, bis dass wir alle hinankommen bis zu dem einerlei Glauben und einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei, im Maße des vollkommenen Alters Christi. Das heißt also vorankommen, das neue Leben mehr kennenlernen, immer mehr Christus ähnlicher werden. Das meint der Apostel Paulus dann auch, wenn er an die Korinther schrieb, Wir möchten, das ist unsere Sehnsucht, nicht hier stehen bleiben bei dem, was wir jetzt schon haben, sondern wir möchten überkleidet werden von der himmlischen Behausung. Das möchten wir. Das ist das Ziel. Deswegen habe ich das so genannt, Ziel der Sündenvergebung. Das Ziel ist, dass ich überkleidet werde mit meiner himmlischen Behausung, dass ich Jesus sehen werde. Oder an die Philipper schrieb der Apostel, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, was da vorne ist. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung. Also er betont das, nicht die irdische Berufung, den irdischen Werdegang, sondern die himmlische Berufung. Denn das neue Leben sucht nur das himmlische. Das neue Leben sucht nie das irdische. Denn es ist ja das himmlische Leben. Das irdische hier, da sagt der Herr Jesus, das ist Beiwerk. Sorgt euch nicht darum. Das ist Beiwerk. Der Vater im Himmel weiß doch, was ihr braucht. Das himmlische Leben, das orientiert sich zum Himmel, vom Himmel aus zum Himmel hin. Also, ich jage diesem nach. Eins ist also deutlich, und es soll auch uns heute gelten, wir sollen in der Erwartung des Sehens Jesu stehen. Johannes hat es in seinem ersten Brief dann auch auf den Punkt gebracht in Kapitel 3 und sagt, wir wissen noch nicht, wir sind ja auf dem Wege, dem neuen Wege, wissen noch nicht, was wir sein werden. Wir wissen aber eins, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das gestaltet unser Leben schon hier. Wir werden ihn sehen. Wir gehen dahin immer näher. Wir werden ihm gleich sein. Oder wie es auch in 1. Korinther 13 der Apostel Paulus sagt, jetzt sehen wir es nur stückweise, erkennen wir es nur stückweise. Aber dann werden wir es erkennen, so wie wir jetzt schon erkannt sind. Merken wir also, Sündenvergebung, das meint hier der Apostel Petrus, muss jetzt das neue Ziel vor Augen stellen. Das Leben mit Gott, das neue Leben, die Erquickung aus der Ewigkeit in der Zeit zur Ewigkeit hin. So wie die gläubige Gemeinde das Leben aus Gott also schrittweise einnehmen soll, muss auch Christus zuerst das unsichtbare himmlische Reich einnehmen und dann das sichtbare. Um das sichtbare Reich einzunehmen, muss Satan und seine Engel zunächst aus dem unsichtbaren Reich herausgeworfen werden. Dies hat auch Jesus in ein Beispiel gekleidet, in Lukas 19, wo er davon sprach, dass ein Edler über Land zog, eine lange Reise machte und dann wieder kam. Er musste erst eine Reise machen, um ein Land einzunehmen. Und das finden wir ja auch in der Offenbarung, dass der Himmel gereinigt werden musste, in Offenbarung 11, Vers 15 und 19, wo es dann heißt, dass jetzt die Reiche des Herrn sind. Und dann wurde zu diesem Zeichen, dass im himmlischen Reich alles jetzt sauber ist, plötzlich der Tempel geöffnet. Man sah die Lade im Tempel, die Lade Gottes. Alle Reiche gehören jetzt ihm. Und nachdem das eingenommen ist, wir lesen in Kapitel 12, da wurden ja der Satan und seine Engel rausgeworfen, auf die Erde, rausgeworfen. An den Ort, der auch danach eingenommen wird und wo der Friede Gottes sichtbar, spürbar und aufgerichtet wird. Der Verführer Satan musste also dieses Land räumen, das himmlische. Und doch heißt es, auf der Erde gibt's noch ein Wehe. Da ist noch kein Friede. Ist noch kein, das merken wir ja heute. Ist immer noch kein Friede. Obwohl der Friede verheißen ist, um den Berg des Herrn hin. Der Satan ist ja durch Golgatha Und diese Auswirkung von Golgatha, die wir nun gesehen haben, das neue Leben, ist nur gerichtet worden, aber nicht hingerichtet worden. Er treibt heute immer noch sein Unwesen unter den Menschen. Wäre er hingerichtet, könnte das nicht mehr passieren. Und darum lesen wir in der Offenbarung, es gibt dann eine Zeit, wo auch Jesus wiederkommt, wo der Satan gebunden wird bis zu seiner Hinrichtung. Und in der Zeit, wo er gebunden wird, wird er keinen Schaden tun können. Dann ist der Friede spürbar, auch in dem sichtbaren Reich. Und wenn Petrus sagt, alles, was durch die Propheten gesagt ist, wird herwiedergebracht, dann bedeutet das, wie in Jesaja 46, wo Gott sagt, was ich sage, das lasse ich kommen. Was ich denke, das tue ich auch. Dieses griechische Wort apokastatis, das bedeutet Wiederherstellung eines früheren Zustandes, bis das alles herwiedergebracht wird. Eines früheren Zustandes, das heißt, was Gott am Anfang getan wird, hat, wird wieder hergestellt in Frieden und Ruhe. Was allerdings nicht bedeutet, das möchte ich dazu sagen, dass auch der ungehorsame, sündige Mensch, der sich nicht beugen wollte vor Gott, irgendwann mal gerecht wird, wie es die Allversöhnungslehre lehrt. Das ist ein ganz großer Irrtum. Das geschieht nicht in der Wiederherstellung. Die Wiederherstellung ist das neue Leben im Menschen, in dem Christen, in dem Wiedergeborenen, dass er ewiges Leben hat, unveränderliches ewiges Leben und die Wiederherstellung der Verhältnisse in dem Volke Israel und in dem Land, das Gott sich erwählt hat. Wir lesen ja auch in der Schrift, dass Gott sein Eigentum nicht aus der Hand nimmt, gibt. Deswegen beißen sich alle an Jerusalem die Zähne aus. Sie müssten ja mit Gott streiten, aber da kann keiner gewinnen. Deswegen Gott behält, was er sich selbst erwählt hat. Die Wiederherstellung Israels können wir auch darin sehen, wie es schon zu Abraham gesagt worden ist, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ein Zustand soll entstehen, wo alle die Knie beugen und alle Gott Recht geben. Oder wie es der Apostel Paulus ja, er musste es den Heiden sagen, den Juden brauchte er es ja nicht zu sagen, aber den Heiden musste er es sagen. Muss er sagen, dass zum Schluss, wenn Jesus wiederkommt, der Überrest selig wird, Buße tut, auf das ganz Israel, der Anbruch, hier auf dem Tempelplatz, da in der Halle Salomos, da waren die Ersten. Das war der Anbruch. Und der Überrest zusammen, ganz Israel, selig wird. Das kommt, weil Gott nämlich sein Wort erfüllt, schon durch Mose, das möchte ich mal hier in diesem Zusammenhang lesen, ich weiß nicht, wer das mal zuletzt gelesen hat, hat Gott diese Verheißung gegeben, der äußeren Wiederherstellung, in 5. Mose 30. Ich lese die ersten 5 Verse. Wenn nun über dich kommt dies alles, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du in dein Herz gehst, wo du unter den Heiden bist, dahin dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und bekehrst dich zu dem Herrn, deinem Gott, dass du zu seiner Stimme gehorchest, du und deine Kinder von ganzem Herzen, von ganzer Seele, in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, dein Gefängnis wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder versammeln aus allen Völkern, dahin dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Und wenn du bis an der Himmelenden verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr dein Gott von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben und wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter noch hinaus, nämlich durch die Gegenwart Gottes selbst. Verstehen wir, das ist alles schon in der Auswirkung von Pfingsten offenbar geworden. Durch den Heiligen Geist, darum wissen wir das ja, die wir wiedergeboren sind, auch. Es teilt sich uns mit, auch wenn wir alles noch nicht so vor Augen sehen. Auch hat sich noch nicht erfüllt, was die Propheten sagten, was durch Mose gesagt wird, dass dieses sichtbare Land, was sich Gott erwählt hat, in allen Grenzen stattfand. Wir lesen die Grenzen 1. Mose 15, 18, vom Wasser Ägyptens bis zum Euphrat. Hat es noch nie gegeben, wird es aber geben. Auch hat Israel als Volk noch nie in der völligen Reinigung von Sünden gelebt. Noch nie. All das Verheißene wird aber dann Wahrheit werden und sich ausbreiten. So wie es auch in Jesaja 66, Vers 8 steht. Wiedergeburt auf einmal. Und dann wird auch die Theokratie, und hier merken wir eins, dass der Satan auch eine Theokratie anstrebt. Durch den Islam soll eine Theokratie in diesem Sinne über die ganze Welt gehen. Europa soll unter die Scharia kommen. Theokratie von Allah. Der Teufel macht alles nach. Und er will sogar vorgreifen. Er will zuerst sagen, ich bin König. Ja, versteht ihr? Aber Gott selbst wird eine Theokratie, das heißt eine Gottesherrschaft, aufrichten. Genau wie es durch Samuel gesagt hat in 2. Samuel 7, ein Königreich, was ewig beständig ist, in dem Messias, in Jesus Christus, den Wiederkommenden. Das ist die Gottesherrschaft. Alles ist dann unter seiner Herrschaft. Alle müssen ihm die Ehre geben. Das Wort von der Wiederbringung aller Dinge meint also das, was Gott einst geredet hat. Und der Anfang der Erfüllung war Pfingsten. Anfang des neuen Lebens. Und wir sollen als Wiedergeborenen dieses neue Leben immer mehr entdecken, damit wir auch die Erfüllung, die Gott in dem neuen Leben hineingesetzt hat, erfahren. Die Kraft, den Segen, das neue Wesen, die Liebe vor allen Dingen Gottes, all das sollen wir erfahren. Wir sind also auf dem Wege der Einnahme des neuen Lebens. Wir fangen nicht immer wieder von vorne an, so wie manch einer mir auch gesagt hat, naja, da muss ich am besten von vorne anfangen, sage ich, das geht nicht. Wenn du noch nie angefangen hast, dann musst du von vorne anfangen. Aber hast du einmal von vorne angefangen, dann musst du weitergehen, da wo du stehen geblieben bist. Du kannst nicht zweimal von vorne anfangen, das geht nicht. Ja, wir sollen das neue Leben entdecken. Und die, die nicht darauf eingehen, sie werden dem zukünftigen Gericht, was wir auch in Offenbarung 20 lesen, nicht entrinnen. Sie werden genauso gerichtet und in den Feuersee geworfen wie der Satan und seine Engel. Und da werden sie von Ewigkeit zu Ewigkeit sein. Also noch einmal, das Ziel der notwendigen Sündenvergebung ist die Einnahme des neuen Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Hier schon in der Zeit und dann in seiner ewigen himmlischen Herrlichkeit im himmlischen Jerusalem. Dort findet dann die Vollendung statt. Dann haben wir das Leben, was uns Christus erworben hat, vollkommen erkannt. Dann haben wir das Ziel erreicht. Also ich lese die Verse nochmal. Tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden, auf dass da komme die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn, wenn er senden wird den, der euch jetzt zuvor gepredigt wird, Jesus Christus, welcher muss den Himmel einnehmen, bis auf die Zeit, da er wiedergebracht werde alles, was Gott geredet hat durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von der Welt an. Soweit zu diesen Versen, der Erklärung des Petrus auf dem Tempelberg über die Kraft, die durch Pfingsten freigesetzt worden ist.